Programm Bayern 2. Heute Abend, meine Damen und Herren, hören Sie in unserer Science-Fiction-Reihe die Ursendung einer Gemeinschaftsproduktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Süddeutschen Rundfunkstudio Heidelberg. Jona im Feuerofen oder Das versehrte Leben von Wolfgang Jeschke. Sehen Sie die großen Bäume dort drüben? Die gab es damals noch nicht. Oder sie waren sehr klein. Ich kann mich nur an eine Hecke erinnern. Und an eine Scheune, in der spielten wir immer, wenn es regnete. Sie ist verschwunden und meine Spielkameraden von damals. Ich weiß nicht einmal mehr ihren Namen. Ihre Urenkel müssen ja heute bald so alt sein wie ich. Es hat sich viel geändert hier in den 150 Jahren seither. Man vergisst so viel. Hört auf zu vergleichen, wie es früher war. Manches war schlechter. Die vielen Menschen damals, der Hunger, das Elend. Trinken Sie mit mir einen Tee, die Schwester wird uns einen machen. Um die Zeit schlafen die meisten. Oder sie sind im Park, was alte Leute halt noch so tun. Ah, Sie haben eine Kopie des Logbuchs mitgebracht, wie ich sehe. Wollten Sie es mir vorspielen? Oh, ich kenn's auswendig. Ich hatte so viel Zeit, es mir anzuhören, wieder und immer wieder, während des Sturzes durch die Dunkelheit. Ja, wir waren weit draußen, weiter als je ein Mensch gereist ist. Wussten Sie, dass man die Sonne erst aus einer Entfernung von 30 Lichtjahren mit bloßem Auge erkennen kann? Ein winziges Lichtlein in der Finsternis zwischen den Sternen. Es wollte und wollte nicht heller werden, während ich fast den Verstand verlor unter all den Gespenstern. Jetzt hat also die Sonde Joes Welt erreicht. Den Planeten der Zeta Reticuli im Sternbildnetz umkreist. Ich hörte davon, dass erste Signale eintrafen. Menschliche Herztöne, tief unter mächtigen Gletscherzungen. Hunderte, Tausende, unzählige. Glauben Sie, dass das noch Menschen sind? Joes Welt, ja, es schien eine so schöne Welt zu sein. Die Hügel mit langem, seidigem Gras bewachsen, als hätten sich am Fuß der schneebedeckten Berge riesige Tiere zum Schlummern hingelagert, deren blaugrünes Fell in der Sonne glänzte. Jahre des Sommers, ein wundervoller Herbst. Ein Tag herrlicher als der andere, obwohl das Perihel schon um 90 Grad überschritten war. Wir waren so sorglos. Wer hätte das auch ahnen können? Joe vielleicht, ja. Er wurde immer verschlossener, immer ungeduldiger. Für ihn als Biologen war es eine rätselhafte Welt. Obwohl der Winter nahte, war er nicht zu bewegen, seine Feldarbeit abzubrechen und an Bord zurückzukehren. Immer wieder bat er um Verlängerung, weil er sich von dem Wintereinbruch entscheidende Erkenntnisse versprach. Es war ja auch das Verrückteste, was je gefunden wurde. Eine Fauna, die absolut ungeschlechtlich war. Die den langen Winter nicht überleben konnte und doch schon seit vielen Jahrmillionen existierte. Ich verstand Joes Neugier. Wir haben uns immer gut verstanden, Joe und ich. Wir haben eine Zeit lang an Bord zusammengelebt. Er sah gut aus, ich war jung und na, Sie werden es nicht für möglich halten, wenn Sie mich heute so ansehen. Ich war recht hübsch. Ne? Sie brauchen mir keine Komplimente zu machen. Ich weiß, was die Zeit anrichtet. Sie war meine mächtigste Gegnerin. Heute bevorzugt man bei Astronauten wieder feste Bindungen. Die Tiefenraumschiffe sind vollgefercht mit keifenden Familien, die sich gegenseitig befehden. Zu meiner Zeit war das anders. Freie Kooperation nannte man es. Also, ich habe zwar nie promiskuitive Neigungen gehabt, aber die Psychologen wissen das ja besser. Sie hatten mich unter ein paar hundert Anwärterinnen herausgesucht, 8 Jahre mit diesem Männerklüngel zu verbringen, mit Seth und Abbott und Ben und mit Joe. Nun, es wurde ein ganzes Leben daraus. Und den größten Teil davon verbrachte ich mit Ben. Der gute alte Ben. Er glaubte immer, im falschen Moment den Captain spielen zu müssen. Und als er schließlich sehr alt und krank war und die Early Scout ein Gespensterschiff, da war er ihr Gespensterkapitän. Aber ich schweife ab. Wir hatten alle unsere Forschungsprogramme. Der Hauptcomputer schluckte die Datenströme, die von Zeta Reticuli, Aleph 2, heraufkamen. So hieß Joes Welt auf den Sternkarten. Ich nannte sie später Remora. Der Ort, der dich aufhält, der Hemmfisch, der die Fahrt des Schiffes hemmt, das Ungeheuer, das dich verschlingt. Wie Sie wissen, hatte ich allen Grund dazu. Die Tragweite unserer Entdeckungen wurde mir erst klar, als ich später, viel zu spät, mir Joes Berichte von seiner Feldarbeit anhörte. Bin heute über 3000 Meter zum Plateau aufgestiegen, das sich unterhalb des Westsattels erstreckt. Ich habe in einem Areal von etwa 3x8 Kilometern die Überreste von mehr als 1000 Tänzern entdeckt. Keiner ist eines natürlichen Todes gestorben. Diese uns so harmlos erscheinenden, krabbenartigen Wesen mit einem Gewicht zwischen 6 und 8 Tonnen können nicht immer so harmlos gewesen sein. Sie müssen sich entsetzliche Massaker geliefert haben. Manche haben sich gegenseitig buchstäblich in Stücke gerissen. Nach Aufnahmen aus dem Orbit muss es allein auf dem Südkontinent noch mindestens 2 Dutzend solcher Schlachtfelder oder Friedhöfe geben. Feldbericht, 62. Tag, plus 162 Minuten MAZ-Record. Joe Simonson, Exobio an Hauptcomp Early Scout. Ende. Wir liebten diese Tänzer, diese farbenprächtigen Ungetüme. Groß wie Lokomotiven, die auf den Prärien des Tieflands ihre rätselhaften Muster webten. Manchmal zu zweit, meist allein, immer wieder die gleichen Muster. Nie dieselben, Tage um Tage, in einem Netz neural programmierter Bewegungsabläufe befangen. Sie tanzten in der dichten Luft dieser Welt wie auf dem Grund eines Meeres. Ganz Geschmeidigkeit und Grazie, trotz ihres Gewichts. Sie boten einen herrlichen Anblick, wenn sie im Abendlicht gegen die untergehende Sonne tanzten. Durchscheinend wie farbiges Glas. Und der Staub aufstieg wie Rauch. Diese leichtfüßigen Kolosse, so zerbrechlich, so kostbar in ihren Rüstungen aus Silber, Bernstein und Jade, den purpurnen Augenbüscheln, den rastlosen Antennen aus Goldgespinst, mit denen sie Signale empfingen, die wir nie zu registrieren vermochten. Sie folgten uns auf unseren Exkursionen wie neugierige Hunde, begleiteten unsere Luftkissenfahrzeuge Meile um Meile, bis ein geheimnisvoller Ruf, oder war es ein Duft, eine magnetische Anomalie, sie innehalten und einen neuen Tanz beginnen ließ. Joe ließen sie keine Ruhe. Er blieb unten, auch als alle Zeichen bereits auf Wintereinbruch hindeuteten. Wir waren längst zurück im Orbit und werteten unsere Daten aus. Er wollte so lange bleiben, wie nur irgend möglich. Und wie immer gelang es ihm, Ben zu überreden, weil der gute Ben, unser Captain, immer leicht zu überreden war. Damit begann unser Verhängnis. Als Joe um ein Shuttle bat, war es bereits zu spät. Der Winter war angebrochen und er kam wie eine Furie. Ich kopple in 2 Minuten ab. Wer geht mit hinunter? Ben, du bleibst auf der Brücke. Einer muss den Überblick behalten. Lynn, fliegst du mit? Natürlich. Komm ins Interface. Ich möchte mich an dir festhalten, wenn ich falle. Was ist mit dir, Seth? Rück deine Meteodaten ins Display und komm an meine Seite. Es scheint da unten ziemlich stürmisch zu sein. Das kann man wohl sagen. Bist du bei uns, Lynn? Ich bin bei euch. Wir legen ab, Ben. Okay. Positiv. Shuttle 1 abgekoppelt. Go für Landeanflug. Roger. Kinder, haltet euch fest. Es geht los. Hallo, wen haben wir denn da? Noch jemand an Bord? Danke, Ben. Sehr aufmerksam. Ich weiß doch, dass du es ein bisschen pathetisch magst. Ja, danke, Ben. Ein Salto vorwärts, eine Rolle seitwärts, 2 Minuten Schub. In 8 Minuten sind wir am oberen Turm. Jetzt streckt euch, Kinder. Breitet die Flügel aus. Wir schweben. Wir fliegen. Seht ihr die Sichel vor uns? Gleich geht die Sonne auf. Wir kommen mit der Morgenröte. Wir sind die Morgenröte. Spürst du den Aufprall der Luft? Siehst du, wie unsere Schwingen glühen? Brennend Linn fliegen wir durchs obere Tor. Ich öffne die Luftschächte. Jetzt geht's hinunter. Ben, wenn du Joe über deinem Horizont hast, soll er einen Anzugsender einschalten, damit ich ein Anflugdisplay auf den Monitor kriege. Wenn er bei meinem Horizont ist, will ich direkt Kontakt mit ihm. Seth, ich brauche die aktuellen Wetterwerte. Was sagt der Meteorkopf? Dichtes Schneetreiben. Wind aus 55 bei 10. Über den Bergen wahrscheinlich bei 11 oder 12. Steigend. Das wird ganz schön ruppig. Ich habe Joe. Okay. Der Komp soll mir ein Anflugdisplay auf den Monitor geben. Habe es schon, danke. Das untere Tor liegt hier über dem Westsattel in 36.000 Fuß Höhe. Das ist knapp über den umliegenden Gipfeln. Wir kommen von 238, sind jetzt auf 2,2 Mach. Ich gehe weiter zurück. Sei vorsichtig wegen der Fallwinde an den Osthängen. Es sind noch 3 6.000er zwischen uns und Joe. Das wird eine Ochsentour. Ich habe Joe. Er ist nicht auf dem Monitor. Er ist noch nicht über dem Horizont des Shuttle. Die Berge sind dazwischen. Ich habe seine Stimme. Dann gib ihn her. Hey Joe, wie sieht's aus da unten? Ziemlich schlimm. Der Schneefall ist noch dichter geworden. Die Sicht beträgt kaum 10 Meter. Du wirst blind landen müssen. Brenn dir mit den Landetriebwerken eine Schneise durch die Schneewehen. Wo bist du jetzt? Über dem Westsattel, 31.000 Fuß. Unter mir nichts als Wolken, in ziemlich turbulenter Bewegung. Ich tauche ein. Jetzt habe ich dich auf dem Monitor, Joe. Genau voraus. Halt exakt auf mich zu, aber renn mich nicht über den Haufen. Okay, okay. Lynn, Seth, haltet euch fest. Jetzt wird es holprig. Ich hab dich jetzt auf meinem Helmmonitor. Du steigst ziemlich schnell ab. Ich bin auf meinem Display genau in der Schneise. Du sinkst aber verdammt schnell. Ben, was sagt der Hauptkomp? Sagt okay, aber zieh lieber die Nase ein bisschen hoch. Was heißt, zieh die Nase hoch? Die Böen schmeißen mich auf die Gletscher, wenn ich sie nur 1 Millimeter hebe. Schalte die Landetriebwerke ein. Ich bin noch auf 12.000 Fuß. Das ist doch reine Energieverschwendung. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme. Lieber starten wir durch und versuchen einen zweiten Anflug. Okay, okay. 8000 Fuß. 6000. 5000. 4000. Wie sieht's aus, Ben? Ja, komm, sag, es sieht gut aus. 1000. Joe, ich komme! Ich sehe deine Bremsfeuer, Emmett. Du kommst viel zu tief ein, verdammt nochmal. Du bist viel zu niedrig, das schaffst du nie. Starte durch! Verdammt, ich schaffe es wirklich nicht. Springt euch raus! Lynn, Seth! Springt euch raus, bevor der Schmerz kommt! Springt euch raus! Das war eine Sekunde zu spät, Abbott. Wir haben das Shuttle verloren und Joe ist immer noch unten. Tut mir leid, Ben. Ich hatte so ein gutes Gefühl während des gesamten Anflugs. Und ich war ständig mitten im Korridor. Lynn und Seth können das bestätigen. Sie waren bis zum Schluss im Interface. Ich hatte wirklich ein gutes Gefühl. Alle Sensoren und Scanner auf meinen Körper geschaltet. Ich war das Shuttle. Und ich war exakt in der Schneise. Ich hab's doch gesehen auf dem Helmdisplay. Und plötzlich sehe ich dicht unter mir Schneefelder und Felsen. Bevor ich mich hochreißen und die Triebwerke auf volle Kraft bringen konnte, fetzte es mir schon die Gedärme aus dem Leib. Gott sei Dank schafften Lynn und Seth es rechtzeitig, die Verbindung zur Elektronik zu kappen. Ich hab's nicht mehr geschafft. Ich kriegte alles mit. Spürte, wie das Shuttle sich auflöst und es war, als löste ich mich selbst auf. Als würde ich zerfetzt. Ich war vor Schmerz wie gelähmt, als mir Schadensmeldungen des Bordcomputers ins Gehirn schwappten. Und ich hatte nicht mehr die Kraft, das Interface auszuschalten. Dann muss ich das Bewusstsein verloren haben. Du hingst wie ein toter Fisch im Tipi-Geschirr. Seth und ich haben eine halbe Stunde gebraucht, um dich aus den Sensoren der Fernsteuerung zu lösen. Du sahst aus, als wärst du tatsächlich unten gewesen. Wie konnte das passieren? Der Hauptkomp konnte keinen Fehler entdecken und hat trotzdem ein falsches Display geliefert. Die Windgeschwindigkeit war zu hoch angesetzt. Dann stimmten die Daten vom Meteorkomp nicht. Die stimmen nie genau, weil seine Analyse auf den Messungen der vorhergehenden Überfliegung beruht. Sein Bild hinkt immer 220 Minuten hinter der Wirklichkeit her. Das stimmt nicht ganz. Er bezieht Trendanalysen mit ein. Ach, sie sind in der Meteorologie ein mühseliges Geschäft. Kann ich die Aufzeichnung von der letzten Anflugphase hören? Selbstverständlich. Vom Telepresence-Monitor? Ja, nicht nur das Shuttle-TP. Ich will alles hören, was aufgezeichnet wurde. Okay, Ben. Ich bin noch auf 12.000 Fuß. Das ist doch reine Energieverschwendung. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme. Lieber starten wir durch und versuchen einen zweiten Anflug. Okay, okay. 8.000 Fuß. 6.000. 5.000. 4.000. Wie sieht's aus, Ben? Ja, komm, sag, es sieht gut aus. 1.000. Joe, ich komme! Ich sehe deine Bremsfeuer, Emmett. Du kommst viel zu tief ein, verdammt nochmal. Du bist viel zu niedrig, das schaffst du nie. Starte durch! Verdammt, ich schaffe es wirklich nicht. Springt euch raus! Lynn, Seth! Springt euch raus, bevor der Schmerz kommt! Springt euch raus! Was war das für ein Geräusch? Die Explosion? Nein, vorher. Hörte sich an wie ein Klirren. Geh nochmal zurück. Du bist viel zu niedrig, das schaffst du nie. Starte durch! Verdammt, ich schaffe es wirklich. Moment! Das kam über Joes Mikrofon in die Aufzeichnung. Er muss sich in unmittelbarer Nähe eines Tänzers befunden haben. Es ist das Klirren eines toten Tänzers. Eines toten Tänzers? So hat es erwähnt. Sie sterben mit dem ersten Frost. Ihr Panzer wird spröde und durchsichtig. Der Wind reißt an den Platten und schlägt sie gegeneinander. Es sind drei Explosionen zu hören, nicht nur eine. Ebenfalls über Joes Mikro. Wie ist das möglich? Ein Echo? Zwei Echos. Vielleicht die zweite. Die dritte Explosion ist aber eindeutig lauter als die erste. Lass das nochmal durchlaufen, Lynn. Eindeutig. Dieser Schrei zwischen den Explosionen. Könnte ich das gewesen sein? Unwahrscheinlich. Er kam ebenfalls über Joes Helmmikro in die Aufzeichnung. Vielleicht war es Joe. Das glaube ich nicht. Die Quelle liegt außerhalb seines Anzugs. Ich würde sogar sagen, sie muss sich in einiger Entfernung befunden haben. Joe erwähnt nichts davon. Hat er das nicht gehört? Es könnte sein, dass es ihm selbst entgangen ist. Im Nachhall der Explosion. Dass nur sein Helmmikro es registriert hat. Seltsam. Kann ich seine Reaktion nochmal haben, Lynn? Ja, natürlich. Ich sehe deine Bremsfeuer, Emmett. Du kommst viel zu tief rein, verdammt nochmal. Du bist viel zu niedrig, das schaffst du nie. Starte durch! Eine Explosion. Was meinst du, Lynn? Er sagt eine Explosion. Sehe Feuer. Wer meinst du bei den Shuttle verloren, Ben? Beruhige dich, Joe. Such irgendwo Schutz, bis das Wetter besser wird. Dann schicken wir das andere Shuttle hinunter. Wir holen dich rauf. Sei unbesorgt. Tut mir leid, Ben. Dich trifft keine Schuld, Joe. Wir waren zu unvorsichtig. Mit dieser Welt ist nicht zu spaßen. Das Lager ist inzwischen unter Schneemassen begraben. Ich bin froh, dass ich alle Proben nach oben geschickt habe. Kannst du irgendwo in der Nähe Schutz suchen? Ich habe vor ein paar Tagen südlich von hier eine Höhle entdeckt. Es muss eine warme Quelle dort sein oder sowas. Den schwefligen Ablagerungen nachzuschließen. Ich werde mich dort verkriechen, bis das Sauwetter vorüber ist. Ihr hört wieder von mir. Es ist gut, Joe. Hörst du uns noch? Der Empfang ist sehr schlecht. Ja, wir sinken unter den Horizont. Er hat keinen Schutz gefunden. Was willst du damit sagen, Lynn? Das ist keine Höhle, Ben. Das ist... Ach, was soll es denn sonst sein? Ich weiß es nicht. In der Geschichte dieses Planeten muss es einen entscheidenden klimatischen Einschnitt gegeben haben, durch den die Evolution in eine Sackgasse gerät. Zeta Reticuli Aleph II ist eine biologisch arme Welt, nichts von der Artenvielfalt der Erde, wo die Evolution immer neue Formen hervorbrachte und gedeihen ließ und immer neuen Varianten versuchte, sich in optimaler Form anzupassen. Nichts von alledem. Ein mageres Überlebensprogramm. Kaum 300 Pflanzenarten. Hauptsächlich Flechten und Pilze, von denen einige zu photosynthesefähig sind. Wobei sie einen dichten, grasähnlichen Bewuchs hervorbringen. Ein paar Bedecktsamer mit Früchten wie Steine. Die Fauna? Niedere Tiere. Einige Würmer, die aber erstaunlich hoch entwickelt sind. Kompliziertes Nerven- und Gefäßsystem, kaum regenerationsfähig, empfindlich. Und die vielen Krabbenartigen, von mikroskopisch kleinen Formen bis hin zu den riesigen Tänzern. Die Tiere stellen mich vor ein Rätsel. Kein Geschlechtsapparat, nichts, was auch nur im Entferntesten auf Fortpflanzung hindeuten würde. Diese Tiere können den fast ein Jahrhundert dauernden strengen Winter unmöglich überleben. Trotzdem müssen sie im Frühjahr in großen Herden auftreten. Denn im Laufe des Sommers nimmt ihre Zahl ständig ab. Irgendwie erinnert das Leben hier an das auf kargen Meeresböden. Es ist der Boden eines Luftmeers, das mit seinen fast 15 Bar Druck eher der Atmosphäre der Venus als der Erde entspricht. Feldbericht, 48. Tag. Joe Simonson, Exobio an Hauptcomp Early Scout. Ende. Zusatz. Nach Schätzung von Sad, anhand geologischer Längsschnitte, liegt die Zäsur 50 bis 60 Millionen Jahre zurück. Könnte ein astronomisches Ereignis den Planeten auf diese exzentrische Bahn gedrängt haben, die bei jedem Umlauf eine fast 100-jährige Vergletscherung hervorruft? Wenn das der Fall ist, muss das tierische Leben hier in unvorstellbar kurzer Zeit ein phänomenales Überlebensprogramm entwickelt haben. Könnte das mit dem Reizen der Fortpflanzung zusammenhängen? Ich werde alles daran setzen, es zu lösen. Dafür bin ich hier. Joe Simonson, Exobio an Hauptcomp Early Scout. Zusatzende. Es hat aufgeklärt im Landegebiet. Ich sehe Wolken über den Hügeln südlich davon. Scheint Dampf zu sein. Oder Nebel. Aber deutlich warme Flecken auf dem Infrarotscanner. Jedenfalls Temperaturen über dem Gefrierpunkt. Während sie in der Umgebung bei minus 50 Grad liegen. Vulkanische Aushauchung? Vulkan. Der Planet ist alt und erkaltet bis ins Herz. Vielleicht Höhlensysteme, aus denen warme Luft aufsteigt. Durch Konvektion. Es ist, als ob die Hügel atmeten. Ach, Unsinn. Was Neues von Joe? Nichts während der letzten drei Überfliegungen. Nur das. Das ist das lebenserhaltende System seines Anzugs, das auf den Medcom geschaltet ist. Er wird schlafen. In dieser Höhle. Schlafen? Bei dieser Pulsfrequenz? Die Werte auf dem Medcom-Monitor deuten eher auf eine Stresssituation hin. Desorientierung. Schmerz. Warum meldet er sich dann nicht? Was war das? Könnte es sein, dass sein Anzug von dem Absturz eine Aufzeichnung gemacht hat? Der Schrei. Der Schrei? Der Schrei ist anders. Zwischen den Explosionen. Spiel ihn nochmal ein, Lin. Tatsächlich. Das klingt wie das Brüllen eines Tieres. Das Trompeten eines Elefantenbullen. Eines verteufelt wilden Elefantenbullen. Was kann das sein? Sagtest du vorhin Schmerz, Lin? Ja. Hörst du mich, Joe? Er kann dich nicht hören, Ben. Wir sind unter den Horizont gesunken. Das ist mir zu unübersichtlich. Wir brauchen ständigen Sicht- und Funkkontakt mit seiner Position. Sollen wir das Schiff in einen stationären Orbit heben oder Trojaner-Satelliten aussenden? Mach zwei Trojaner startfertig. Okay, Ben. Ich fliege sie in Position. Gestern gelang es Seth und mir, ein paar Halme dieses merkwürdigen blaugrünen Grases aus dem Boden zu reißen. Es wurzelt außerordentlich tief. Wenn Wurzeln der rechte Ausdruck dafür ist. Am unteren Ende dieser Gewächse haftete eine weißliche Substanz, die sich unter dem Mikroskop als ein schwammiges, mycelartiges Gewebe entpuppte. Diese Substanz enthielt neben Chlorophyll und anderen Eisenverbindungen auch Eiweiß, wie es für die einheimischen Tierarten charakteristisch ist. Seth und ich brachten daraufhin 5 Bohrungen bis in 3 Meter Tiefe nieder, um größere Mengen von der Substanz zutage zu fördern. Obwohl die Bohrungen an dicht bewachsenen Stellen durchgeführt wurden, stießen wir in keinem Fall auf dieses unterirdische Myzel. Ich habe fast das Gefühl, es zieht sich vor unseren Aktivitäten zurück. Wie ein sensibler, tierischer Organismus. Tatsächlich war das Gras im Umkreis sämtlicher Bohrstellen heute Morgen abgestorben, brüchig und blau-schwarz verfärbt. Feldbericht, 27. Tag. Joe Simonson, Exo-Bio an Hauptgrund Early Scout. Ende. Kannst du uns hören, Joe? Kannst du uns hören, Joe? Joe! So melde dich doch! Nichts. Könnte es sein, dass er verletzt in dieser Höhle liegt und hilflos ist? Vielleicht hört er uns nicht. Vielleicht dringt unser Sender nicht zu ihm durch. Wird durch den Fels abgeschirmt, vielleicht... Moment. Angenommen, er befindet sich in dieser Felshöhle. Weshalb empfangen wir dann seinen Anzugsender? Hier. Die Mitkom-Daten kommen klar und deutlich herauf. Das kann kein Fels sein, in dem er sich befindet. Was dann? Organisches Gewebe. Ich habe plötzlich zwei Pulsfrequenzen auf dem Medcom-Monitor. Irgendein Reflex? Ich glaube nicht. Sie sind deutlich voneinander abgehoben. Irgendetwas Lebendiges geraten. In irgendetwas Monströses, das sie nicht mehr freigibt. Joe! Kannst du mich hören? Wir holen dich raus! Halte durch! Wir holen dich raus! Es ist inzwischen Nacht da unten. Wir müssen warten, bis es Tag wird. Vorher können wir nichts unternehmen. Wie lange? 14 Stunden. Er leidet. Er hat Schmerzen. Was immer das sein mag, es fügt ihm Schmerzen zu. Seth sagte kürzlich, ich glaube nicht, dass dieser Planet von Gott geschaffen sei. Dazu sei zu ärmlich. Ich lachte. Deshalb habe ich gelacht. Vielleicht, weil er recht hat. Manchmal ist mir diese Welt unheimlich. Nicht, weil sie fremdartig ist. Nicht, weil ihr Leben fremdartig ist. Wie sollte es nicht fremdartig sein für uns Erdenmenschen? Nein. Es scheint mir irgendwie deformiert. Die Katastrophe, was immer sie ausgelöst haben mag, sie hat die Evolution in falsche Bahnen gelenkt. Die Natur hat sich behauptet, aber sie ist ist schwer zu sagen, irgendwie verkrüppelt. hat ihr Gewalt angetan. Lynn sagte, es sei schade, dass es hier keine Vögel gäbe. Und in der dichten Atmosphäre noch beinahe Fische geben könnte. Es ist in der Tat eine schweigsame, eine lautlose Welt. Einem Blinden müsste sie tot erscheinen. Abgestorben. Ich sagte, Vögel können nicht überwintern. Ihr Nahrungsbedarf ist zu groß. Und sie können nicht in wärmere Gegenden ziehen, weil ein planetarer Winter alle Breiten erfasst. Den Äquator ebenso wie die Pole. Seth und ich sind gestern bei Bohrungen in tiefem alten Eis auf ein Tier gestoßen, das nichts anderes als ein Vogel sein kann. Etwa 55 Millionen Jahre alt. Ist es undenkbar, dass es höheres Leben gab, das beim ersten Einbruch des planetaren Winters ausgestorben ist? Vielleicht sogar intelligentes Leben. Wir haben aus dem Orbit südöstlich des Westsattels merkwürdige Formationen entdeckt. Auf einem Plateau in 12.000 Metern Höhe. Eine Region, die während des Sommers ständig in Wolken gehüllt ist. Sieht aus wie Artefakte. Mauern. Befestigungsanlagen. Ein geisterhaftes Machu Picchu. In ewige Nebel gehüllt. Hat das höhere Leben die höheren Luftschichten bevorzugt? Dort fallen die Temperaturen im Aphel unter minus 200 Grad. Die Atmosphäre beginnt auszufrieren und schlägt sich als Raureifen nieder auf den Felsschränken. Tödlich für alles Leben. Doch vor der Katastrophe. Ein hohes Ufer. Paläste. Weite Terrassen. Milde Abende voller Glanz. Morgenhimmel voller Licht über dunkler Tiefe. Es ist schön, sich diese Welt vorzustellen, wie sie vielleicht einmal gewesen sein könnte. Bevor ihr Gewalt angetan wurde. Doch es fehlen uns ausreichende Daten, um verlässliche Rekonstruktionen zu versuchen. Feldbericht, 182. Tag. Joe Simonson, Exobio, an Hauptkamp Early Scout. Ende. Haben wir es mit einer intelligenten Lebensform zu tun, die sich bewusst vor uns verborgen hat? Unwahrscheinlich. Es müsste Vorstufen dazu geben. Wir haben nichts dergleichen entdeckt. Das besagt nichts, Seth. Sie könnten ausgestorben sein. Ich denke auch, dass wir es mit einem primitiven Organismus zu tun haben, bei dem Joe versehentlich eine Reaktion ausgelöst hat. Diese Reaktion kann durchaus intelligent sein. Intelligenz tritt schon bei sehr niedrigen Lebensformen auf. Dazu bedarf es keines Gehirns. Ich erinnere mich, was mein Professor für Informationsethologie immer sagte. Versuchen Sie mal, mit Ihrem Gehirn so intelligent zu sein wie Ihre Leber. Sie wären in 24 Stunden tot. Lenk nicht ab, denn diese Reaktion. Was für eine Reaktion könnte das sein? Ich weiß es nicht. Keine Vermutung? Nein. Aber Saad hat vorhin angedeutet, Joe könnte vielleicht der Lösung eines Rätsels auf der Spur sein. Was die Fortpflanzung betrifft. Wie hast du das gemeint, Seth? Ach, nichts Bestimmtes. Es ging mir nur so durch den Kopf. Was ging dir durch den Kopf? Ich habe jetzt 4 Pulsfrequenzen auf dem Monitor. Ihr seid verrückt! Heute Morgen brachte Abbott von einem seiner Streifzüge ein seltsames Gebilde mit. Etwa faustgroß, geformt wie ein kleiner Flaschenkürbis. Außen faserig wie eine Kokosnuss. Zähes, fleischiges Gewebe. Teils von Verwesung zerstört, teils von Krabben angefressen. Im Innern Überreste von Krabben. Dutzende. Ein Magen. Deutliche Ausformung eines Nervensystems, doch kein Zentrum. Ein dicht verzweigtes Gefäßsystem. Warmblütler. Ein hochentwickelter Wurm. Eine degenerierte höhere Lebensform. Aber es eingefroren, zu den Proben genommen für spätere Analyse. Vielleicht finden wir weitere, unversehrte Exemplare. Feldbericht, 21. Tag, Joe Simonson, Exobio an Hauptcamp Early Scout, Ende. Bitte, bitte, bitte, bitte. Ihr müsst mir zuhören, zuhören, zuhören. Das genügt nicht. Ihr müsst verstehen. Ich kann nur auf diese Weise sprechen. Das Biest lernt verdammt schnell. Es spürt jeden Gedanken, jedes Gefühl, die leiseste Widersetzlichkeit. Es tötet nicht, aber es züchtigt, ist unbarmherzig, wie ein rachsüchtiger Gott. Seine Spielregel. Unterwerfung. Die Alternative. Qual. Halte durch, Joe. Was immer es ist, wir holen dich da raus. Nein. Lasst mich. Wir lassen dich nicht im Stich, Joe! Lass mich! Um eurer selbst willen! Macht nicht den Versuch! Ich bin Jonah im Wahl. Jeder kennt seine Geschichte. Sie geht so. Geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wieder sie. Denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Was soll das? Sei still! Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen. Kam hinab nach Jaffa. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, um dem Herrn aus den Augen zu kommen. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, auf das er Jona verschling. Und so geschah es. Leute sahen, was Jona widerfuhr, erhoben sie ein großes Geschrei und machten sich daran, ihn von dem Untier zu erretten. Das stimmt doch nicht. Ich will etwas sagen. Jona versprach aus dem Rachen des Wals, lasst ab, um eurer selbst und um eurer Seele willen. Da war der Zorn und sprach sie, Jona. Du hast dich abermals verweigert. Und er züchtigt dich. Wisse, sprach der Herr. Ich bin der Herr, dein Gott. Alles Leben dieser Welt ist in meine Hand gegeben. Und wird errettet aus der Finsternis. So wie auch du. Und deinesgleichen werden errettet werden. Jonah aber erwiderte und sprach: Ich schreie meine Angst aus dem Rachen des Todes. Ich habe doppelte Schuld auf mich geladen. Und du hast mich auserwählt. Lass ab von ihnen. Sie haben es nicht verdient. Was will er sagen? Still! Ich bin dein Herr. Ich sank hinunter zu der Bergegründen. Der Erderiegel schlossen sich hinter mir. Ewiglich. Da ließ der Herr ab von seinem Zorn. Und er sprach zu Jona: Wisse, ich werde Ebenbilder von dir machen. Von deinem Fleisch und deinem Blut. Und bevor der neue Tag kommt, werden du und dein Fleisch und Blut durch die Glut des Feuerofens gegangen sein. Die Esse wird euch umschmelzen zu einer neuen Form, die vielgestaltig ist und von anderem Geist erfüllt. Und das soll deine Strafe sein. Was dieses Tier an Land speien wird, das wird von deinem Fleisch und Blut, aber von anderer Art sein. Eine Art, die deinesgleichen fürchten wird. Alle Tage bis an der Welt endet. Und der Herr befahl dem Fisch, hinabzugleiten in die eisige Tiefe und durchgleiten. Eine verrückte Geschichte. Wie? Eine verrückte Geschichte. Eine verrückte Geschichte. Was will er damit sagen? Es liegt auf der Hand, dass wir jeden Rettungsversuch unterlassen sollen. Das kommt nicht in Frage. Ich werde niemals jemanden von meiner Mannschaft zurücklassen. Ich gehe davon aus, dass er als Exobiologe triftige Gründe hat, das verhindern zu wollen. Er ist seit nahezu 24 Stunden in diesem Ding. Wenn jemand außerirdisches Leben beurteilen kann, dann er. Ihm wurden Schmerzen zugefügt. Er ist demoralisiert, er leidet Todesangst. Er ist nicht fähig, eine ernstzunehmende Entscheidung zu treffen. Aber er hat es geschafft, uns zu sagen, was er will. Lin, sieh dir doch dein Mitkommen an. Alle Funktionen im kritischen Bereich. Aber weshalb sollte er in diesem Zustand unter Aufbietung aller Kräfte uns eine verrückte Geschichte von einem verrückten Jona in einem verrückten Wal erzählen? Und der Götter willen, warum? Ich möchte darüber nicht diskutieren, Lin. Wir gehen runter, Seth und ich. Ja. Mit dem anderen Shuttle. Bewaffnet. Ich habe noch immer keine Lösung gefunden. Die ersten Fröste haben eingesetzt. Die Tiere sterben oder verkriechen sie irgendwo in Höhlen. Tote Tänzer stehen reglos in der Prärie. Durchsichtig wie bizarre Gebilde aus Kristall. Der Wind reißt sie in Stücke, die der Schnee zudeckt. Ich bin von Gespenstern umgeben. Das ist lächerlich, aber ich fühle mich genarrt. Wie soll es hier im Frühling Leben geben, wenn alles dahingerafft wird? Es ist absolut unmöglich. Und doch spricht alles dafür. Ich muss etwas übersehen haben. Das Klirren der toten Tänzer verfolgt mich bis in die Träume. Manchmal ist mir, als hörte ich Gelächter von den hohen Terrassen im Nebel über dem Luftmeer. Oder sind es wirre Stimmen? Klagende Rufe? Rufe, Von Toten? Feld bricht. 242. Tag. Joe Simonson, XOB on Hauptkomp. Erlisgard. Ende. Ben, wir sind klar zum Ablenken. Wir haben ausgeklinkt. Wir sind im Anflug. Diesmal kommen wir wirklich, Joe. Diesmal kommen wir allein. Okay, Ben. Sehr gut. Wir sind die Bestie weg. Boing, boing, boing. Seth, mach dein. Joe, wir kommen. Wir sind über dem Westsattel, Ben. Wir setzen zur Landung an. Ebenfalls vor, in dem Ding Schutz zu suchen. Aber er schafft es nicht. Der Schneesturm hat ihn ereilt. Hat Joe nicht etwas von einer warmen Quelle gesagt? Hier ist das Eis getaut. Da ist ein großes Loch. Sei vorsichtig. Okay, okay. Nichts passiert. Ich hab den Laserschuss bereit. Wenn es sein muss, brenne ich damit ein Loch in dieses Ding, dass wir mit der Early Scout durchfliegen können. Wo bist du? Hier unten. Sei vorsichtig. Okay, okay. Komm runter. Seth, hat Joe nicht etwas von schwefeligen Ablagerungen gesagt? Das hier sieht eher aus wie Blut. Abbott. Verdammt nochmal. Da ist überall Blut. Abbott. Es scheint aus dem Boden zu kommen. Hey, Seth! Der Boden bewegt sich! Abbott! Ich... Weshalb seid ihr gekommen? Habt ihr nicht verstanden? Wir sind da, um dich rauszuholen, Joe! Lass das Licht aus! Wo bist du? Ich bin überall. Ich bin überall. Wo ist der Ausgang? Es gibt keinen Ausgang. Verdammt! Was ist los? Wer? Das will alles gut. Was hat das zu bedeuten, Joe? Wir werden doch mit diesem primitiven... Das Herz ist leer. Diesem Organismus ist es gewohnt, mit unvernünftigem Leben fertig zu werden. Das allein diese Sprache Joe! Joe! noch hier? Natürlich bin ich noch hier. Wo sollte ich sonst? Ich muss wieder raus. Du hast nichts begriffen. Ich will hier raus. In jener Nacht schlug der Winter von Neuem zu. Ben war halb wahnsinnig vor Wut und Sorge. Schon nach 24 Stunden waren die Anzeigen auf dem Medcomp für Seth und Abbott im roten Bereich. Sie zeigten bald nichts Menschliches mehr. Als das Unwetter 3 Tage später nachließ, lagen im Landegebiet mehr als 10 Meter Schnee. Die Vergletscherung hatte begonnen. Das Shuttle war zugeweht und verschüttet. Es war unmöglich, es mit dem Telepresence-Geschirr zu starten und heraufzubringen. Ben traf die Entscheidung, mit der Early Scout hinunterzugehen, um die 3 herauszuholen. Die frühen Erkundungsschiffe konnten zur Not auf Atmosphäreplaneten landen. Aber Joes Planet hat eine sehr dichte Atmosphäre, die um diese Jahreszeit extrem turbulent ist. Wir kamen gerade bis auf 4000 Fuß an die Oberfläche heran. Da mussten wir umkehren. Man hat mir Vorwürfe gemacht. Ich hätte das Log manipuliert, behaupteten einige. Weil für 22 Minuten Aufzeichnungen fehlen. Mein Gott. Als wir umkehren mussten, waren die Gletscher zum Greifen nahe. Und der Wind riss uns zwischen den Felswänden hin und her. Wir waren nur zu zweit und es fielen mehr Geräte aus, als wir hätten im Auge behalten können. Wer hätte da noch an das Log gedacht? Die einen unterstellten, ich hätte Ben dazu überredet, dieses wahnwitzige Manöver durchzuführen und damit die ganze Expedition gefährdet. Und die anderen behaupteten, ich hätte durch meine hysterische Reaktion Ben dazu gezwungen, die Rettungsaktion vorzeitig abzubrechen und später das Log gelöscht, um meine Schuld zu vertuschen. Keine Rede davon. Das Schiff war beschädigt worden. Der Hauptantrieb hatte bei dem Eintauchmanöver Schaden gelitten, den Abbott vielleicht hätte reparieren können, aber wir konnten es nicht. Wir warteten 4 Monate im Orbit, um einen weiteren Abstieg zu versuchen. Aber die Situation wurde immer aussichtsloser. Die Schneedecke im Landegebiet hatte inzwischen eine Dicke von 100 Metern erreicht. Zeta Reticuli Aleph schrumpfte zu einem blassen Stern, der mit seinem fahlen Schein die nebelverhangenen Eiswüsten kaum noch zu erhellen vermochte. Der 100-jährige Winter hatte begonnen. Doch tief unter dem Eis ging das Leben weiter. Es war die Hölle, der Feuerofen. Haben Sie sich das mal angehört? Das halbe Lok ist voll davon. Nachdem wir Joes Aufzeichnungen studiert hatten, war uns klar, womit wir es zu tun hatten. In der langen planetarischen Winternacht hatte das Leben einen Ausweg gesucht und sich den Schlimmsten zu eigen gemacht. Die physiogenetische Evolution, den Rückzug in den Mutterleib auf der Basis einer perversen Symbiose, Verdoppelung, Vermehrung, Fortpflanzung, ungezügelt, Stunde um Stunde, Tag für Tag, eine Flut von identischen Körpern. Totschlag und Kannibalismus. Sein Krieg, den nur die skrupellosesten und verschlagensten überleben konnten. Was dieses Tier ausspeien wird, hatte Joe gesagt, das wird von deinem Fleisch und Blut, aber nicht mehr von deiner Art sein. Und es wird uns das Fürchten lehren. Sie fragten mich, wie das möglich sein sollte. Fremdes Leben, andere Aminosäuren, artfremde Enzyme, exotische Eiweißbausteine, woher soll ich das wissen? Ich bin bin Kommunikations- und Navigationsoffizier. Was verstehe ich von Zytochrom C? Sie werden das Rätsel sicher lösen. Da bin ich ganz sicher. Es geht ja schließlich nur darum, etwas Vorhandenes nachzuäffen. Etwas Bestehendes zu kopieren. Kommunikationstechnisch eine Lappalie. Bestimmt auch für Remora. Es gab keine Hoffnung mehr. Wir machten uns auf den Heimweg. Wir hatten bei dem missglückten Landemanöver den Hauptantrieb beschädigt. Wir versuchten es mit einem riskanten Swingby am Zentralgestirn. Doch es gelang uns nicht, nah genug an die Lichtgeschwindigkeit heranzukommen, sodass uns die Dilatation, die Flug zeigt, merklich verkürzt hätte. Es wurde ein langer Flug. Weiß Gott, er dauerte mein Leben. Es war ein Sturz durch die Dunkelheit. Sagte ich Ihnen schon, dass man die Sonne mit bloßem Auge erst aus 30 Lichtjahren Entfernung sehen kann? Wissen Sie, was mich niemand gefragt hat? Ob ich für möglich hielte, dass es einst, wie Joe andeutete, intelligente Wesen waren, die ihre Welt so verkrüppelten und selbst darüber zugrunde gingen. Das interessierte niemanden. Aber man fragte mich, ob ich während des Rückflugs mit Ben ein Verhältnis gehabt hätte. Meinen Sie feste Bindung oder freie Kooperation, fragte ich Sie. Sie sahen mich entgeistert an. Ich sagte, Sie wollen allen Ernstes wissen, ob ich mit Ihnen geschlafen habe. Das ist Ihnen wichtig? Mein Gott, das ist alles so lange her, dass ich mich gar nicht mehr erinnern kann. Der gute alte Ben. Irgendwann versuchte er, sich davon zu stehlen. Ich bemerkte, dass er sich Mandrax aus der Schiffsapotheke geholt hatte. Ich habe nie im Leben einen Menschen geschlagen, nur ein einziges Mal. Ich wusste damals längst, dass er krank war, aber ich fand es gemein von ihm, mich allein zu lassen. Das habe ich ihm nie verziehen. Doch. Ich habe es ihm verziehen. Es war das erste Mal, dass ich einen Mann weinen sah. 3 Jahre später starb er. Um mich waren nur noch Gespenster. Joe, Abbott, Sad und Ben. 40 Jahre lang fuhr ich allein auf diesem Gespensterschiff. 40 Jahre, können Sie sich das vorstellen? Nein, das kann sich niemand vorstellen. Natürlich hatte ich den Expeditionsbericht mit den wichtigsten Forschungsergebnissen abgesetzt, als wir auf Kurs waren. Er löste Diskussionen hier auf der Erde aus, lang bevor die Early Scout das Sonnensystem erreichte. Und eine Menge Wissenschaftler fanden unsere Katastrophe höchst interessant und positiv. Sie brachten sofort eine Sonde auf den Weg, um Remora mit modernstem Gerät zu untersuchen. Und sie schickten eine bemannte Mission hinterher. Ich bin froh, dass ich nicht mehr leben werde, wenn Sie analysieren, was das Tier an Land speit. Denn ich bin sicher, Sie werden eine neue, noch schrecklichere Waffe daraus machen. Manchmal ist mir, als hörte auch ich das Gelächter jener unbekannten Wesen, die von ihrer hohen Warte auf eine zerstörte Welt herabblicken und die letzten geleerten Gläser in den Abgrund werfen. Es ist dunkel geworden. Sehen Sie die Bäume dort drüben noch? Ich kann sie nicht mehr erkennen. Die Dunkelheit holt mich ein. Mich kann sie nicht mehr schrecken. Nicht nach alledem. Sie haben ihren Tee kalt werden lassen. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie mir so lange zuhören. Denn es ist doch längst alles gesagt. Sie hörten als Ursendung die Gemeinschaftsproduktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Süddeutschen Rundfunkstudio Heidelberg aus dem Jahr 1988. Jona im Feuerofen oder Das versehrte Leben, ein Science-Fiction-Hörspiel von Wolfgang Jeschke. Die Personen und ihre Sprecher waren Lady Lynn, Inge Birkmann, Lynn, Barbara Grimm, Joe, Martin Umbach, Seth, Horst Sachtleben, Ben, Hans Kaninenberg und Abbott Christoph Lindert. Tontechnik Anneliese Heilmeier, Toningenieur Hans Scheck, Regieassistenz Monika Weiß, Regie Wolf Euber.